F zu dem A-N-T-A-S. Alles klar, jetzt gibt's mega Stress. Wir wollen gerade gehen, vergesst. Wir wollen nochmal sehen, wie hier Wien verlässt. Du sagst, du liebst jetzt eine andere Band. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, was haben die denn schon, was wir nicht haben? Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und nach der langen Zeit ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal nur zu berühren. Du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spüren. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Ging's dir beschissen, fingen wir dich auf. Und ging's dir besser, waren wir auch dabei. Kleid das ausgereicht, aber wir brauchen Zeit. Wir müssen weiter noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wir wussten beide, eine Beziehung lebt durch neue Ideen. Waren wir zusammen nicht ein Spitzenteam? Das haben wir nicht verdient, wir haben die Hits geschrieben. Und wir weißt ja, dass wir nichts davon verloren haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und hör nicht auf, was all die Leute reden. Glaub mir, wir sind dir bis heute treu geblieben. Yeah. Doch irgendwie hat irgendwo immer irgendwas gefehlt. Ey, ich spiel keine Rolle, wie viel Zeit vergeht. Für wahre Liebe ist es nie zu spät. Du weißt, du und ich, das war schon was. Wir rauchen Stash und Weed und Gras und Mass. Ich hab dich voll getextet, du hast zugehört. Wir hatten tollen Sex mit allem Zubehör. Ich frage, was ist alt und rostet eh nie? Was hält jung und kostet wenig? Fan and Band, Girl and Boy, Siegfried and Roy, Troy. Hatten zu jeder Zeit nur wenig Streit. Nur ab und zu gab's mal ein bisschen Knatsch. Egal, Klatsch und Tratsch, fühlst du dich verarscht. Aber es war nicht schwer, dich wieder rumzukriegen. Diese vier Jungs sind zum Verlieben. Scheint, als wären wir immer jung geblieben. War nicht sehr verschwiegen, aber schwer verschieden. Man brauchtest du jemand, der eloquent und gelebt, der dir die Welt erklärt oder mit dir rennt. Man wolltest du ein bisschen tiefer gehen, alternative Ideen zu unserem miesen System. Oder wir waren mal eher so nach Luxusjagd und wir haben durchgemacht im coolsten Club der Stadt. Doch immer trafen wir den richtigen Ton, machten dir nie was vor, hätte es dir nicht gelohnt. Komm, ne Band im Land, die dir treuer war, bei der die TD dir nie zu teuer war. Musik ist Therapie, wir sind versteuerbar. Jetzt sag mir nochmal, du hast einen neuen Star. Ist schon okay, ich versteh dich ja. Ja, ich find ja auch, dass er mir ähnlich sah. Es kommt mal her, die Warte Rise vorbei. Wir sind wieder bei dir und wir bleiben dir treu.